Ich habe dieses Lied für dich erdacht, und zwar in einer blauen Sommernacht. Du bist im Traum mir erschienen, ich durfte mich erkühnen, die Lippen zu küssen, dir wacht. Ich habe dieses Lied für dich erdacht. Ich hoffe, es hat Freude dir gemacht. Bist du einst wirklich mir nah sein und nur für mich da sein, hat Liebe ein Wunder vollbracht. Ich habe dieses Lied für dich erdacht. Ich hoffe, es hat Freude dir gemacht. Willst du einst wirklich mir nah sein und nur für mich da sein, hat Liebe ein Wunder vollbracht.